Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gewährte am 1. August einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass gegenwärtig die Sanktionsmaßnahmen der USA gegenüber verschiedenen Ländern der Welt internationalen Widerstand hervorrufen. Er sagte wie folgt: Vor kurzem wurde im US-amerikanischen Kongress ein neues Gesetz für Sanktionen gegen die TVRK, Russland und Iran verabschiedet, worauf die missbilligende Reaktion auf internationaler Ebene immer größer wird. Russland erklärte, dass es gegen die willkürliche und gewalttätige Entscheidung der USA vernichtende Schläge versetzen werde. Iran bestimmte die Verabschiedung des neuen Sanktionsgesetzes im US-Parlament als eine völlig feindselige Handlung gegen die Republik und verkündete, dass es seinerseits als Vergeltung dagegen entsprechende Gesetze beschließen werde. Auch die EU-Staaten wie Deutschland, Österreich und Frankreich kritisieren die amerikanischen Sanktionen gegen Russland und äußern ihren harten Standpunkt, dass sie nicht erlauben würden, zugunsten der USA die Interessen von Europa als Opfer zu verkaufen. China und Venezuela widersetzen sich hart, dass sich die Drohungen der USA mit Sanktionen verschärfen. China warnte, dass die zweite Sanktionen der USA gegen China die Reibereien zwischen beiden Ländern verursachen würden. Der venezolanische Präsident verkündete den Willen, gegen die kommenden Sanktionen der USA über sein Land entschiedene Schritte einzuleiten. Die Sanktionskampagnen der USA gegen viele Länder der Welt sind von A bis Z skrupelloses Mittel zum Zweck, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Die amerikanischen Sanktionen haben es zum Ziel, durch die Sicherung ihres Energiemarktes und den Ausbau ihres Exportes die Wirtschaft der USA wieder zu beleben. Und sie verletzen rücksichtslos die Interessen sowohl ihrer Konkurrenten als auch ihrer Verbündeten und Freunde. Da sie gesetzwidrig und unverschämt sind, werden sie selbstverständlich weltweit scharf kritisiert und verurteilt. Die Welt darf es nicht untätig zu sehen, dass die USA nur ihre eigenen Interessen verfolgen und jederzeit mit Sanktionsprügeln gegen die souveränen Staaten randalieren. Auch die tollwütigen Sanktionen der USA gegen die TVRK dienen dem Wesen nach dazu, ihre aggressive Strategie für Herrschaft über Asien und Pazifik und ihre Ambitionen auf die Weltherrschaft zu verwirklichen. Die extremen Sanktionsdrohungen der USA gegen die TVRK veranlassen diese dazu, sich weiter wachzurütteln und anzustrengen und stärken nur den Willen der Koreaner, mit eigener Kraft und Selbsthilfe einen mächtigen sozialistischen Staat aufzubauen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen die Realität, wo die komplexe nationale Kraft der TVRK und ihre strategische Stellung eine neue Höhe erreicht haben, richtig einsehen und sich nicht unvernünftig benehmen.